Yeah, Nero. Yeah. Brr, brr, brr. Tüten verpacken wie Dummy. Money. Übe ich der Block mal Therapie. Wirklich gelebt, nicht Fantasie. Loser, nur Logo, mein Auftreten, Bandit. Great Goose, kein Gorbatschow. Pappe, die Bartels, ich hol noch mein Sauce. Flex, fühl mich wie ein Boss. Legal, geh mal raus aus dem Block. Runde für Runde, sie kreisen die Bullen. Doch kriege die Kurve, mein Land nicht gefunden. Hunderte Fuffis, verdoppelt die Summe. Mein Leben geht los, alles unter Kontrolle. Drum mit Pistole, Maschkal durch Rücken. Machen auf Männer mit und nicht den Wummen. Drum mit Pistole, Maschkal durch Rücken. Machen auf Männer mit und nicht den Wummen. Hohe Style, verdien es viel. Leb in den Tag beim miesen Film. Gutes Apart mit dieser Film. Will nur noch bares Lieder, ne? Loco ist da, verdien es viel. Leb in den Tag beim miesen Film. Gutes Apart mit dieser Film. Will nur noch bares Lieder, ne? Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion, Champion. Champion, wow. Champion, Champion, ja. Ey, seh die Bottles, ich leb einmal. Champion, Champion, ja. Trage den Hoodie in Camouflage. Champion, Champion, ja. Fliege nach Dubai, Emirat. Champion, Champion, wow. Rolex, du und ich vom Fossi. Red nicht, du bist nur ne Kopie. Wir reden das Lock, mein Profil. Zeig, was ich hab in der Instagram-Story. Skibbe die Papa, so wie Big Shot. Ich spiel gegen Straftat, hol mir dein Bock. Skibbe die Papa, so wie Big Shot. Ich komm mit deinem Block, gegen Gucci Flip-Flop. Wir von unten, wir kommen von unten. Keine Kunden rufen Opfer, die lutschen. Studio, Studio, für die Verstunden. Raste komplett aus, baller die Spuren. Loco, stabil, Kämpfer, agil, Fikir, Nabil, Kaffee, Nargil. Loco, stabil, Kämpfer, agil, Fikir, Nabil, Kaffee, Nargil. Loco ist da, verdien es viel. Leb in den Tag beim miesen Film. Gutes Apart mit dieser Film. Will nur noch bares Lila, ne? Loco ist da, verdien es viel. Leb in den Tag beim miesen Film. Gutes Apart mit dieser Film. Will nur noch bares Lila, ne? Champion, Champion, Champion,